Die Träumerin berichtet, dass sie normalerweise keine Träume behalten kann, aber dass die Erinnerung an diesen Traum sie jahrelang begleitet hat. Immer in Zeiten, wenn ihre Identität bedroht war, wenn sie aus diesem oder jenem Grund das Gefühl hatte, sich selbst abhanden zu kommen, tauchte in ihrem Bewusstsein diese Frauengestalt auf, dunkel, mächtig, ermutigend. Mit der Zeit wurde sie ihr eine Art Seelenführerin. Betrachten wir den Traum genauer. Die Ausgangssituation ist Gefangenschaft. Sie könnte auf die patriarchale Gefangenschaft hindeuten, aber erstaunlicherweise wird nicht ein männlicher Aufseher, sondern eine Aufseherin erwartet, eine bedrohliche, angsthervorrufende Person. Ihre Aufmachung lässt an einen weiblichen James Bond denken oder an eine Gangsterbraut, gängige Symbolfiguren der Massenmedien. Man könnte in dieser Frau zunächst ein weibliches Pendant zum Superman sehen, nach patriarchalen Vorstellungsmustern. Die Farbe ihrer Kleidung ist schwarz, ihre Haut ist dunkel. Auch damit sind zunächst negative Akzente gesetzt. Schwarz als Archetypus des Bösen, des Lichtscheuen und Asozialen. Alle Gangster tragen schwarze Lederjacken. Schwarz ist auch die Farbe der Lilith als Nachtgespenst, als dunkle Dämonen. Parallel dazu wird die indische Göttin Kali in ihrem zerstörerischen Aspekt als furchtbare Mutter immer schwarz dargestellt, mit wild aufgerissenem Rachen, behangen mit einer Kette von Totenschädeln, tanzend auf dem hingestreckten Leib eines Mannes.